Abschnitt 5 aus Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Es war schon spät am Mittag, als er todmüde und fieberkrank von dem Bett sich mühsam aufraffte. Warum meidet sie mich? Warum flieht sie vor mir? Dachte er verzweifelt. Seine Gedanken verwirrten sich. Tausend Pläne. Tausend Beschlüsse kreuzten sich in seinem Hirn und tausend Blitze glitten über seine Seele, bis er endlich erschöpft auf den Stuhl sank. Nichts konnte er verstehen. Er durchdachte seine ganze Qual, sein Rasen und Irrsinn, die er durchlitten, seit sie ihm die Blumen geschenkt hat. Der Schmerz stieg in ihm hoch und ein wilder Hass. »Aufs Kreuz lasse ich sie anschlagen! Ans Kreuz!« wiederholte er mit irrem Lächeln. Er schloss die Augen und weidete sich an der Todesangst seiner Sklavin. In einem riesigen Palasthof, irgendwo in Sais oder Ekbatana. Rings standen seine Krieger in schwerer silberner Rüstung und goldenen Helmen. Die Schuppen ihrer Brustwehr funkelten im blendenden Glanz. Und ihre Augen blitzten mit der blutdürstigen Gier wilder Raubtiere. Dreimal erschollen die Trompeten. In den Palasthof schleppten die Eunuchen die arme Sklavin. Sie war irre vor Todesangst, ihre Lippen bluteten, sie keuchte vornüber, fiel rückwärts hin. Die schwarzen Sklaven packten sie an den Armen und schleiften sie über die von der Sonnenglut versenkten Fliesen an den Fuß des Kreuzes. Der König schloss die Augen und gab das Zeichen. Sie warfen sie hoch auf das Ebenholz des Kreuzes. Der Henker erfasste ihre Hände, ein Sklave hielt sie fest um die Hüften, und man hörte das Klopfen des Hammers. Aber im selben Augenblick brüllte der König auf wie ein wildes Tier in der Tollwut. Er riss sie vom Kreuz herab, hielt sie wie ein Kind in seinen Armen, über sein Kleid rann das Blut aus ihren Wunden, er küsste die Wunden und trank das Blut. Die Sklaven, die sie anzurühren wagten, ließ er vierteilen, machte aus ihr eine Gottheit und ließ ihr Opfer bringen. Ja, ja, sie war sein Gott und sie sollte von der ganzen Welt fußfällig verehrt werden. O Gott, wie er seine Sklavin liebte, er, ihr untertänigster Sklave. Und warum sollte er sich so quälen? Er beschloss jetzt plötzlich, sie aus seinem Herzen herauszureißen, nie mehr an sie denken, die Blumen hinauswerfen und das rote Band, das ihn immer so qualvoll an sie erinnerte. Aber als die Dämmerung kam, lief er vor das Haus, in dem sie ihm gestern verschwunden war, und wartete. Endlich erblickte er sie, wie sie aus dem Tor trat. Sie sah rings um sich, aber ihn hat sie nicht gesehen. Er ging leise hinter ihr her, um sie nur nicht zu verscheuchen, dass sie ihm nicht plötzlich aus den Augen verschwände. Kaum wagte er zu atmen. Sie ging schnell, als fühlte sie, dass jemand hinter ihr sich leise schlich. Immer schneller, in der dämmerigen Allee heißblühender Akazienbäume flackerte der weiße Schein ihres Kleides wie ein Irrlicht zwischen den Rohrstauden auf einem dunklen Sumpf. Jetzt war er schon ganz sicher, dass er sie aus seinen Augen verlieren würde. Schnell trat er an sie heran, halb bewusstlos und wusste kaum, was er tat. Sie blieb im tiefsten Schreck stehen und sah ihn sprachlos an. »Ich hatte Angst, sie aus den Augen zu verlieren«, sagte er endlich. »Sie gingen so schnell.« Er atmete schwer und schwieg. Sie gingen langsam nebeneinander. Er kam ins Gleichgewicht. Ich weiß nicht, wie ich es gewagt habe, sie aufzuhalten, aber in dem Augenblick, als ich ihnen den Weg vertrat, wusste ich nicht, was mit mir geschieht. Er schwieg eine Weile. Dann sprach er schnell, kurz, abgerissen, hastend und eindringlich, als ob er sich nur die schwere Last vom Herzen endlich abschütteln wollte. Sie wissen nicht, wie ich sie gesucht habe. Tagelang irrte ich auf allen Straßen herum, in allen Kirchen, in den Gartenanlagen und Alleen, um nur einen Blick von ihnen zu erhaschen, einen Blick nur, nein, nur seinen fernsten Glanz, den geheimsten Atemzug von ihnen. Ich kannte sie nicht, nie früher habe ich sie gesehen, ich wusste nur das eine, dass ich sie unter Millionen von Frauen finden werde. Die, die mir den Blumenstrauß geschenkt hat, die mir ihr Augenlicht in meine Seele hineingeküsst hat, kann nur so aussehen wie sie. Sie ging immer schneller und erflehte und flüsterte heiß: Oh, wie ich dich liebe, du meine göttliche Sklavin! Meine Erde bist du und mein Lied, alles bist du, was in mir tief und rein ist. Ich trage dich in mir wie eine heilige Sonne. In dem Abgrund meiner Seele leuchtest du wie der Abglanz eines mächtigen Sterns in dem Sturm der Ozeane. Deine Augen wie zwei Tuberosensterne, und jede Nacht schlingst du mich die biegsamen Weidenäste deiner Glieder. Sie blieb zitternd stehen und ließ den Kopf tief sinken. Wie oft hielt ich dich in meinen Armen, wie oft habe ich mit unendlicher Liebe dein Gesicht gekost, wie oft deine Augen geküsst, dich auf meine Brust hochgeworfen und aus deinen Lippen göttliche Lust gesogen. Er fasste sie am Arm, sie zitterte wie ein Herz, das frisch aus der Brust gerissen wird. Sag mir doch ein Wort, nur ein Wort. Ich weiß, dass du mich liebst, dass du mich lieben musst, denn wer solche Blumen schenkt, der muss lieben. Du wusstest gut, dass du dich selbst mir schenktest, als du mir die Blumen gabst. Wieder schwieg er, sah sie nur an, voll flehender Angst. Sie antwortete nicht, entzog ihm ihre Hand und ging still weiter. »Sag doch nur ein Wort«, flehte er. »Wenn du willst, werde ich nie mehr ein Wort an dich richten. Erlaub nur, dass ich dir von Ferne folge, dass ich ab und zu deinen Blick erhasche, dass ich deine Gestalt, die Musik deiner Schritte, die endlose Harmonie deiner Bewegungen koste. Erlaub es mir. Du weißt nicht, wie ich mich quäle, was für wahnsinnige Träume mich in Irrsinn peitschen. Sag nur ein Wort, sag wenigstens, dass ich von dir weggehen soll.« Er verwirrte sich immer mehr, stotterte, stockte, quälte sich unsagbar, verwickelte sich und vergaß, was er ihr sagen wollte. Tränen flossen langsam über ihr Gesicht, aber kein Aufzucken, keine Muskelbewegung verriet, dass sie weinte. Sie weinte still das Blut ihres Herzens aus, sie weinte wie eine Möwe weint, die den Weg verloren hat, sich schmerzlich zurücksehend und nicht zurück kann. Eine ganze Welt fühlte er in sich krachend zusammenfallen, eine wüste, hoffnungslose Trauer umfing sein Herz. Er ging neben ihr wie in der Stunde des Untergangs, da die Sonne auf ewig verlischt und die ewige Nacht sich über der Erde schauerlich wölbt. Er ging, als ginge er an das Ende der Welt, um sich hinüberrudern zu lassen an das geheime Ufer schattenloser Bäume, erstorbener, kalter Friedhofsduft, in der unbewegliche Vögel mit leblos ausgebreiteten Fittichen ruhten. Etwas von ihm ergoss sich in sie hinein. Vielleicht empfand sie dieselbe grenzenlose Trauer, dasselbe Vorgefühl der ewigen Öde und Stille des Todes. Sie erschauerte, schob ihren Arm unter den seinen und presste sich leise an ihn. »Ich habe Angst«, flüsterte sie leise. Sie sahen sich an im tiefsten Schreck. Der Atem stockte in ihrer Brust in der Erwartung eines Etwas, das mit dem jüngsten Gerichtsschrecken über sie kommen sollte. Und im Nu wälzte sich über seine Seele mit einer grässlichen Flut von Qualen sein Golgatha der letzten Tage. Ein wilder Zorn brandete in seinem Hirn. Er packte sie wütend an den Händen, presste sie mit eisernem Druck und schrie wütend: »Ans Kreuz lasse ich dich schlagen! Ans Kreuz! Ans Kreuz!« Sie stand einen Augenblick bebend vor Schreck, zitterte wie Espenlaub, dann entwand sie sich seiner wütenden Umarmung und lief im rasenden Lauf dahin. Er sah sie fliehen, aber die ganze Welt fing an, in seinen Augen zu kreisen, Blitze schossen in das Dunkel hinab, eine Sonne stürzte krachend in die Tiefe. Lautlos, als hätte ihn jemand mit unsichtbarer Sense gestreckt, fiel er zu Boden. Ende von Abschnitt 5.